Antoine Deltour und Raphael Allé, die haben in dieser Woche einen Brief bekommen. Ein Brief, der geschmückt ist mit dem Logo des Europäischen Parlaments und der unterzeichnet wurde von über 100 EU-Parlamentariern der verschiedensten Fraktionen. Dass die beiden ehemaligen Mitarbeiter der Wirtschaftsberatung PricewaterhouseCoopers so einen Brief mit lauter Solidaritätsbekundung bekommen haben, das liegt daran, dass sie Steuervermeidungstricks in Luxemburg enthüllt haben von großen Konzernen, die sogenannten Luxemburg-Leaks. Und vor allem liegt das daran, dass Deltour und Allé für dieses Whistleblowen verurteilt worden sind, zu Geldstrafen und mehrmonatigen Bewährungsstrafen. Was genau hinter dem Brief der EU-Parlamentarier steckt, das erklärt unsere Brüssel-Korrespondentin Annette Riedel im Gespräch so. Also der Brief greift eine Initiative der Grünen vom Mai auf. Da hatten die einen eigenen Entwurf für eine Richtlinie, um Whistleblower zu schützen, vorgelegt. Denn es könne nicht sein, dass Whistleblower, wie ja gerade zu dem Zeitpunkt erwartet wurde und dann auch geschehen, verurteilt werden. Das EU-Parlament selbst, muss man wissen, hat kein Initiativrecht. Also kann ich sagen, wir legen so einen Entwurf vor. Sie können nur die Kommission auffordern, von ihrem Initiativrecht Gebrauch zu machen und einen Gesetzentwurf vorzulegen. Und genau das soll dieser Brief sozusagen bewirken. Und der stellt sich auch noch mal ganz gezielt gegen die beiden Whistleblower, die verurteilt wurden, Antoine Deltour und Raphael Halle. Wie ist das denn genau in der EU? Also ist es tatsächlich so, dass da Informanten tatsächlich komplett ungeschützt sind und eben im erwähnten Fall Luxemburg Leaks immer befürchten müssen, juristisch belangt zu werden? Also das Ganze ist sehr uneinheitlich. Es ist tatsächlich in 6 EU-Ländern so, dass Whistleblower gar nicht geschützt sind und in den anderen sind sie zwar nicht komplett ungeschützt, aber das Ganze ist sehr uneinheitlich geregelt und auch da, wo der Schutz besteht, ist er aus Sicht der Autoren und auch der Grünen mit ihrem Gesetzentwurf nicht weit genug, dieser Schutz. Es gibt auch einen gewissen europäischen Schutz, und zwar ist ja im Frühjahr eine EU-Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen verabschiedet worden. Aber da ist es so, dass die Whistleblower nur dann geschützt sind, wenn sie auf Illegales hinweisen, nicht Illegitimes. Und wenn wir an die Steuervermeidungspraktiken denken, darum ging es ja um LuxLeaks, die sind ja nicht unbedingt illegal, aber illegitim. Und sie sind auch nur dann geschützt, wenn sie ihre Dinge nicht an die Öffentlichkeit bringen, im Sinne über die Presse gehen beispielsweise. Und sie sind auch nur dann geschützt, wenn sie wirklich Angestellte eines betroffenen Unternehmens sind und nicht externe Contractors, wie das heißt. Beispiel Edward Snowden war so ein Contractor beim Geheimdienst NSA. Sie haben ja eben schon gesagt, dass bereits länger über dieses Thema diskutiert wird und über das Veröffentlichen illegitimer Geschichten bzw. das Weitergeben von diesen sogenannten Whistleblowern. Warum ist da bis jetzt eigentlich trotzdem noch gar nichts passiert in der Richtung? Das kann man sich eigentlich nur gepflegt fragen und man kann es nur vermuten. Also es ist offenbar bei der EU-Kommission so und auch in manchen EU-Ländern, die ja so einem Konstrukt, einem Gesetzeskonstrukt am Ende auch zustimmen müssten, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen höher bewertet wird als der Schutz von Whistleblowern. Man befürchtet, dass wenn nicht nur Illegales, sondern auch Illegitimes zu verraten, in Anführungsstrichen straffrei wäre, dass es dann schwierig wird, das berechtigte Interesse, das übrigens auch die Initiatoren sehen für einen Gesetzentwurf zum Schutz von Whistleblowers, dass das berechtigte Interesse, Geschäftsgeheimnisse zu wahren, dann schwerer wird. Und dann geht es natürlich um Wettbewerbsfragen. Vielleicht ist es aber auch so, dass die EU-Kommission im Moment schlicht anderes zu tun hat. Das klingt so, dass sich da auch in absehbarer Zeit nichts ändert, oder? Na, das lässt sich schwer sagen. Also ich denke schon, dass so ein Brief, zumal er fraktionsübergreifend verfasst wurde von diesen 108 Parlamentariern, dass der ja so ein bisschen den Handlungsdruck erhöht. Aber es bräuchte letztendlich einen formalen Beschluss des Europäischen Parlaments dazu, mit dem die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert würde, damit sich vielleicht tatsächlich an dem Ende etwas bewegt. Aber vielleicht ist der Brief der EU-Parlamentarier dafür ja ein weiterer Anstoß. Annette Riedel war das im aufgezeichneten Gespräch.